Es scheint Heberer als SS-Hauptsturmführer, Mitarbeiter des SS-Ahnenerbes und Professor der SS-Elite-Universität Jena, nicht mehr opportun gewesen zu sein, mit Bicker zusammenzuarbeiten. Dass der NS-Staat im Inneren geprägt war von einer teils erbitterten Konkurrenz verschiedener NS-Organisationen, ist genauso bekannt wie die Auseinandersetzungen zwischen den dem Amt Rosenberg zugehörigen Reichsbund für deutsche Vorgeschichte auf der einen Seite und dem SS-Ahnenerbe Heinrich Himmlers auf der anderen. Letzteres erwies sich auf Dauer als das Überlegene. Persönliche Fehden zwischen Prähistorikern waren nichts Ungewöhnliches, Denunziation und Verleumdung keine Seltenheit. Doch dass Bicker ab 1932 als Mitglied des Reichsbunds auf der Rosenberg-Seite und damit auf der Gegenseite Heberers stand, ist nicht das eigentliche Problem gewesen. Bicker aber hatte sich mit den falschen Personen eingelassen. Seit Jahren schon arbeitete er mit dem Vorgeschichtler Julius André, 1889 bis 1942 zusammen, einem schwierigen Charakter. Der hatte als Denunziant und wegen falscher Anschuldigungen die Universität Münster verlassen müssen und fand nur durch Beziehungen zur NSDAP und Amt Rosenberg eine Professur an der Universität Halle. Auf Anregung des völkischen Laienforschers Wilhelm Teut hatte André die fragwürdigen Ausgrabungen an den Externsteinen im Teutoburger Wald geleitet. Teut hielt diese für eine germanische Kultstätte, mehr noch für ein deutsches Stonehenge. Himmler finanzierte die Ausgrabungen. Schließlich war der Reichsführer SS okkulten Vorstellungen nicht abhold. Doch André beging einen folgenreichen Fehler. Als Himmler ihm untersagte, zu den Externsteinen zu publizieren, antwortete André mit deutlichen Worten: Ich habe als Universitätsprofessor und politischer Leiter von dem Reichsführer SS keinerlei Befehle entgegenzunehmen. Es sollte wenig überraschen, dass André, als er Jahre später zum SS-Ahnenerbe wechseln wollte, dort kalt abblitzte.